B2B. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Das beweist mir, dass das Thema Medical Apps virulent ist und wir mit diesem Fortbildungsangebot das richtige Thema getroffen haben. In meinem Vortrag möchte ich im Wesentlichen darlegen, nach welchen Standards und Kriterien eine Medical App überhaupt als Medizinprodukt klassifiziert werden darf und uns als Ärzten damit eine gewisse Rechtssicherheit garantiert. Im Anschluss daran haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich freue mich schon auf eine angeregte Diskussion.